Na und nun? Nun machen wir schnell, dass wir hier fortkommen. Ohne Old Shoehand. Zurück zum Lagerplatz. Wohin sonst? Werdet mich wahrscheinlich auslachen, Sir. Aber ich hatte mir eingebildet, wir würden ihn gleich mitnehmen. Das ist wirklich eine kühne Einbildung, Old Rebel. So einfach geht das nicht. Ist klar. Sicher habt ihr aber schon einen Plan, Sir. Ja, werde ihn euch unterwegs sagen. Kommt. Habt ihr Futter gehabt, Sir? Alles klar. Das hat ja ewig gedauert. Wenn ihr erlaubt, Sir, werde ich jetzt die Boys einweihen. Tut das, Old Rebel. Ich bereite schon mal die nötigen Riemen vor. Was denn für Riemen? Der Reihe nach. Also, Old Shoehand muss von einer Insel heruntergeholt werden. Er wird nur von zwei Comanchen bewacht. Aber es ist verdammt schwierig, an die Insel heranzukommen. Mr. Shatterhand hat gute Erfahrungen mit Schilf gemacht. Mit Schilf? Wieso mit Schilf? Er ist unter einer Schilfmaske nahe an die Rothäute herangekommen, um sie zu belauschen. Wir werden das Spiel wiederholen, ist klar. Ihr geht wieder mit, Old Rebel? Mr. Shatterhand braucht mich dabei. Und uns nicht? Wir hätten wohl zu Hause bleiben können. Auch für euch gibt es zu tun, Boys, ist klar. Passt auf. Wir fertigen ein Floß aus Schilf an, unter dem Mr. Shatterhand und ich uns verstecken können. Das muss aber ziemlich stabil sein, ist klar. Es soll mit Riemen zusammengehalten werden und außerdem Lederschlaufen haben, um die Arme durchzustecken. Deswegen die Riemen. Richtig. Brauche euch wohl nicht jede Einzelheit auf die Nase zu binden. Jedenfalls hat mir Mr. Shatterhand seinen Plan vorgetragen und ich muss sagen, er ist gut. Ich sehe aber immer noch nicht, worin unsere Hilfe bestehen soll, Old Rebel. Dahin komme ich jetzt. Sollten wir entdeckt werden, so müsst ihr die Verfolger von uns abhalten. Wie ihr das macht, werdet ihr selber wissen, Boys. Ist es nicht besser, wenn ich an eurer Stelle Mr. Shatterhand begleite, Old Rebel? Weshalb das, Mr. Webster? Ihr seid nicht mehr der Jüngste. Und es ist doch sicher sehr anstrengend, lange zu schwimmen und dabei noch ein Floß vor sich herzuschieben. Macht euch darüber keine Sorge. Ich schwimme wie ein Fisch, tauche wie ein Frosch. Und meine eine Lungenseite ist besser als bei euch beide zusammen. Sonst hätte mich Mr. Shatterhand nicht aufgefordert, mitzugehen. Na, der gute Rebel hatte sich da ziemlich überschätzt. Ich war froh, als wir den ersten Teil unserer Aufgabe hinter uns hatten und bei der Insel angelangt waren. Gerade in dem Moment kam einer der Wächter ans Ufer, um Wasser zu schöpfen. Blitzschnell waren wir unter unserem Schilffloß verschwunden. Die Rothaut sah wohl das langsam treibende große Schilfbündel, aber es kam ihr nicht verdächtig vor. Wir warteten noch eine Weile, dann ging es an die schwerste Aufgabe. Wir wollten untergetaucht um die Insel herumschwimmen, um so in den Rücken der Wächter zu kommen. Von jetzt ab konnte ich mich nicht mehr um den Alten kümmern. Auf der Insel kroch ich mit größter Vorsicht auf das Feuer zu, an dem die beiden Wächter saßen. Etwas abseits lag der Gefangene im Schatten eines überhängenden Strauches. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber die Füße lagen im Licht des Feuers, sie waren gefesselt. Ein Frischer! Wer seid ihr? Später, er ist die Fesseln weg. Hallo? Seid ihr da, Mr. Carter? Schneidet ihm die... Vorsicht! Zwei Indianer! Uff! Weißer Hund! Teufel, der andere Kerl ist mir entwischt. Nun aber schnell! So, könnt ihr euch bewegen, Sir? Ja, ich kann alles, was ihr wollt, Sir. Auch schwimmen! Ja, wohin? Gerade über den See. Drüben werden wir von den Weißen erwartet. So kommt, es ist höchste Zeit. In weniger als einer Minute haben wir die Rothäute hier. Carter, Mr. Carter, seid ihr hier? Meint ihr Old Rebel? Ja, er kam mit zur Insel, ist aber nicht zu sehen. Ach, denkt nicht an ihn, der Alte hat seine eigene Art. Aber er ist verloren, der... Nein, dem bringt kein Satan und er rettet sich selbst. Komm fort, die Rothäute sind alle im Wasser. Gleich sind die Ersten aber... hier. Kein Aber mehr. Los ins Wasser. Sie haben uns entdeckt. Aber sie kriegen uns nicht. Schafft ihr es, Sir? Ja, Aber ich habe kein Gefühl in den Händen und Füßen. Die sind wie taub. Durch die Fesseln. Geht es noch bis zum Ufer? Es muss gehen. Zum Teufel. Was ist, Sir? Mir schlafen die Arme ein. Schwimmt weiter und lasst mich zurück. Unsinn, Sir. Los, legt euch quer über mich. Ich trage euch. Nein, ich bin zu schwer. Kommt nur. Es geht schon. Aber zu langsam. Sie holen uns ein. Abwarten. So, festhalten. Alle Achtung, Sir. Ihr habt Kraft in den Knochen. Sie bleiben zurück. Hört ihr? Nur einer scheint uns da auf den Fersen zu bleiben. So, jetzt kann ich wieder allein schwimmen, Sir. Danke. Wirklich? Dann los. Dieser Kerl muss Augen haben wie ein Luchs. Er kommt näher. Er schwimmt weiter. Ich will ihn hier erwarten. Kein Blut bei diesem, wenn es zu vermeiden ist. Ganz meine Meinung, Sir. Ich werde es vermeiden. Ja. Eine Unterhaltung im Salon. Ein bisschen nass, dieser Salon. Ja. Los, schwimmt weiter. Ich komme nach. Hier ist großer Donner. Ein Messer wird euch beide fressen. Komm nur, du Großmaul. Hier ist der Shatterhand. Ja. Was? Ihr seid? Old Shatterhand. Endlich habe ich. Freu dir, Friot! Noch nicht! Wo seid ihr? Hallo! Hier bin ich! Ihr lebt! Ihr seht! Wo ist der Häuptling? Ich habe ihn hier bei mir. Schwimmt weiter! Haben es gleich geschafft!